Gespräch 4. Ich habe gehört, dass vor kurzem jemand Midazolam intravenös gegeben hat, obwohl es für die orale Gabe vorgesehen war. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das Problem ist, dass das Medikament auf eine Spritze aufgezogen wurde, mit der man auch IV-Gaben durchführen kann. Und es wurde der Applikationsweg nicht eindeutig vermerkt? Wir haben deswegen bei uns eindeutige Standards für die meisten Verordnungen festgelegt. Damit kannst du auf die meisten handschriftlichen Vermerke verzichten. Schreibt ja nicht jeder gleich leserlich. Richtig. Und die Pflegekräfte haben bei dem ganzen Prozess der Medikation das Vier-Augen-Prinzip eingeführt. Das Vier-Augen-Prinzip? Was ist das denn? Also, was machen die da genau? Sie arbeiten beim Richten der Medikamente zu zweit. Und auch der gesamte weitere Ablauf, wie Verabreichung und Dokumentation, wird gemeinsam kontrolliert.